WDR 5. Neugier genügt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Königin Elisabeth II. Ist zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Deutschland gekommen. 4 Tage im Juni 2015. Die Queen reist durch Deutschland. Es ist ihr 5. Staatsbesuch. Empfang im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Joachim Gauck, eine Bootsfahrt auf der Spree. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt der Queen vom Balkon des Kanzleramts aus, wo früher die Mauer stand. Genau 50 Jahre ist es her, da kam Elisabeth II. Zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Deutschland im Sommer 1965. Auch damals besuchte sie Berlin. Aus der Limousine blickte Elisabeth stumm auf das Brandenburger Tor, das unerreichbar im Osten der Stadt hinter Stacheldraht lag. In diesem Sommer winkt die Queen am Brandenburger Tor schaulustigen Berlinern zu, unter ihnen Doris May. Ich habe sie vor 50 Jahren gesehen, das war es eben das erste Mal und es war alles neu. Da war halt Berlin auf den Beinen und heute ist es eigentlich schon ein bisschen vertrauter. Aber ich finde trotzdem schön, dass so viele Menschen auf der Straße sind. Ich weiß nicht, was man damit ausdrückt. Vielleicht Verehrung oder Sympathie oder was auch immer. Auf jeden Fall positive Gedanken dabei. Mit 89 Jahren noch bewundernswert fit. Seit 6 Jahrzehnten repräsentiert Elisabeth II. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien in der Welt. 97 Staatsbesuche haben sie in alle Winkel der Erde geführt. Jubel und Begeisterung, wohin sie auch kommt. Die britische Insel kann sich keine bessere Werbeträgerin wünschen, meint der Historiker Robert Lacey, Autor mehrerer Bücher über die britische Königsfamilie. Die Magie der Monarchie, man könnte das zynisch nennen, aber ohne die Queen würden wir nicht diese Touristenströme nach London locken. Und was die Kosten angeht, die Queen kostet jeden der 60 Millionen Briten im Jahr weniger als eine Flasche Milch. Die Königin ist ihr Geld wirklich wert. Unbezahlbar und auch immer noch bemerkenswert fit, der Mann an ihrer Seite. Prinz Philipp, inzwischen 94 Jahre alt. Die Rolle seines Lebens, immer 2 Schritte hinter seiner Frau gehen. Elisabeth und Philipp, ein unschlagbares Team, meint Robert Lacey. Prince Philip is really the Queen's secret weapon. They're not a lovey-dovey couple. Prinz Philipp ist die Geheimwaffe der Königin. Die beiden tragen ihre Verbundenheit nicht offen zur Schau. Aber es hat Anlässe gegeben, wie Hochzeitstage. Da hat Elisabeth ihre tief empfundene Zuneigung ausgedrückt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie ist umgeben von Ja-Sagern. Und er sagt Sachen wie, dummes Weib, mach das Fenster zu. Das ist der frische Wind, den sie braucht, um ihren Job machen zu können. Einen Job, den sie jetzt seit über 63 Jahren macht und den sie plötzlich und unerwartet schon als junge Frau übernehmen musste. Die Nachricht vom Tod ihres Vaters, Georg VI., erreichte Prinzessin Elisabeth im Februar 1952 in einem Baumhaus in den Bergen von Kenia, als sie Nashörnern beim Trinken zuschaute. Der 56-jährige König war schon länger lungenkrank gewesen. Elisabeth brach die Afrika-Reise sofort ab und kehrte als Königin Elisabeth II. Nach London zurück, nachdem der Thronrat sie zur Regentin proklamiert hatte. Später sagte die Queen über diese entscheidende Wendung in ihrem Leben. My father died much too young and so it was all a very sudden kind of taking on. Mein Vater starb viel zu jung und ganz plötzlich. Es kam darauf an, das Beste aus dem zu machen, was in meinen Kräften stand, und die Tatsache zu akzeptieren, dass dies jetzt mein Schicksal war und dass Kontinuität ganz wichtig ist. So unerwartet der Zeitpunkt war, die 25 Jahre alte Prinzessin war auf den Thron vorbereitet, sagt ihr Biograf Robert Lacey. The Queen was prepared to become Queen. Die Queen wurde von früh an auf diese Aufgabe vorbereitet. Ihr Vater hat sie sehr gut unterrichtet. Sie hat viele Lektionen über die britische Verfassung bekommen. Und von einem sehr frühen Alter an hatte sie diese Ernsthaftigkeit, die zu ihrem Markenzeichen wurde. was her hallmark. Es war im April 1953 eine der ersten Aufgaben der Queen, die königliche Yacht Britannia auf der Werft in Glasgow zu taufen. I name the ship Britannia. I wish success to her and to all who sail in her. Das Schiff sollte sie 44 Jahre lang durch alle Welt begleiten. An Bord der königlichen Yacht wurde Geschichte geschrieben. Nelson Mandela, Rajiv Gandhi, Sir Winston Churchill, Elizabeth Taylor, many of the American presidents have all dined here, sagt Casey Rust mit Blick auf den großen Speisesaal. Casey Rust managt die Touren durch das Innere der Yacht, die heute als Museumsschiff im Hafen von Edinburgh liegt. Es ist das britische Empire, das sich hier im State Dining Room der Yacht Britannia noch einmal in Erinnerung ruft. Ein Empire, in dem einst die Sonne niemals unterging, das aber bereits zerfallen war, als Elisabeth den Thron bestieg. Doch sie habe zumindest das Commonwealth der Ex-Kolonien am Leben gehalten, meint Robert Lacey. The Commonwealth for the Queen, the old British Empire, transformed into. Die Queen hat es geschafft, das Commonwealth, das alte britische Empire, zu etwas Neuem, Ungewöhnlichen und Wunderbaren zu machen. Die Historiker werden das einmal als die große Errungenschaft ihrer Regentschaft bezeichnen. Wenn die Queen alle 4 Jahre zu den Gipfeltreffen des Commonwealth gereist ist, haben einige Staats- und Regierungschefs sie dort als eine Art weiße Göttin angesehen. Das ist vielleicht politisch nicht korrekt, aber sie mag das. Elisabeth II. Ist noch immer Staatsoberhaupt von 16 Ländern, von großen wie Kanada, Australien und Neuseeland bis hin zu kleinen Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik. Die Queen hat sie immer wieder gern und häufig bereist und wenn es ging, am liebsten mit der königlichen Yacht Britannia. 1997 war Schluss damit. Die Labour Party hatte die Regierung übernommen. Dem neuen Premierminister Tony Blair war der Unterhalt der Yacht zu teuer. Die Queen fügte sich schweren Herzens dieser Entscheidung. Sie zeigt selten in der Öffentlichkeit Gefühle, aber als die Britannia im Dezember 1997 außer Dienst gestellt wurde, musste sie sich eine Träne aus dem Gesicht tupfen. Was weiß man eigentlich über die private Queen? Wenig. Das steuert das Königshaus ganz bewusst. Denn wie ernüchternd wäre das, wenn das Volk Gewissheit hätte, dass sie im Buckingham-Palast rumläuft und die Lichter ausknipst, um Strom zu sparen und ihr Frühstück in Plastikdosen aufbewahrt. Dabei läuft es. Genau so lacht Robert Lacey. She goes around Buckingham Palace switching out the lights. When she's finished her breakfast, she puts it in plastic containers to save it for tomorrow. Die Queen kann ihre Rolle nur ausfüllen, wenn sie unnahbar bleibt. Etwas zu unnahbar muss sie auch für ihre Kinder gewesen sein. Alle 4 wurden aufs Internat geschickt. Thronfolger Charles ließ öffentlich durchblicken, dass er Mutterliebe als Kind vermisste. Pflichterfüllung kommt bei der Queen vor der Familie. Halt findet die Königin als Oberhaupt der anglikanischen Kirche auch in ihrem Glauben. Als Monarchin erfüllt sie nach ihrem Verständnis Gottes Auftrag, weshalb eine Abdankung so gut wie ausgeschlossen ist. Bei der alljährlichen Weihnachtsansprache im Fernsehen mahnt sie dann ihrer Rolle gemäß, vor lauter Festtagstrubel nicht zu vergessen, dass Weihnachten in erster Linie ein religiöses Fest sei. We should not lose sight of the fact that these are traditional celebrations around a great religious festival. A happy Christmas to you all. Es ist eine prunkvolle Show, wie sie so nur die Briten zu inszenieren vermögen. Jedes Jahr eröffnet Elisabeth II. Im britischen Oberhaus feierlich das parlamentarische Jahr. My Lords and members of the House of Commons, my government will legislate in the interests of everyone in our country. Was die Königin bei der Parlamentseröffnung vorträgt, hat nicht sie selbst geschrieben, sondern ihre Regierung, das politische Programm für das nächste Jahr. Denn das Vereinigte Königreich ist seit mehr als 300 Jahren eine konstitutionelle Monarchie, mit der Regentin oder dem Regenten als Staatsoberhaupt. Elisabeth II. Unterschreibt also Gesetze, repräsentiert ihr Land, schüttelt viele Hände, aber sie mischt sich nicht in das politische Geschäft ein. Politische Zeichen setzt die Königin mit ihren Staatsbesuchen, so wie 2011, als sie als erste britische Monarchin die Republik Irland bereiste, gegründet 1921 nach einem blutigen Unabhängigkeitskampf gegen die Briten. Als Elisabeth II. Beim Staatsbankett in Dublin Castle ihre Rede auf Gälisch begann, hatte sie die Herzen ihrer irischen Zuhörer gewonnen. Ihr Besuch war eine Geste der Versöhnung und der Unterstützung des Friedensprozesses in Nordirland. Die Königin sprach allen, die unter der schwierigen Vergangenheit gelitten haben, ihr tiefes Mitgefühl aus, Briten wie Iren. To all those who have suffered as a consequence of our troubled past, I extend my sincere thoughts and deep sympathy. Später schüttelte Elisabeth II. Dem Vizechef der nordirischen Regionalregierung Martin McGuinness die Hand. Der frühere IRA-Kämpfer war mutmaßlich führendes Mitglied der Terrorgruppe, als diese 1979 Lord Mountbatten ermordete, den Cousin der Queen. Auch dieser Handschlag war ein politisch hochsymbolischer Akt. Die Monarchin schwieg auch vor dem schottischen Unabhängigkeitsreferendum vor einem Jahr, als es immerhin um den Fortbestand des Vereinigten Königreichs ging. Sie sagte lediglich einigen Kirchgängern bei Balmoral, sie hoffe, die Schotten würden über ihre Entscheidung gründlich nachdenken. Elisabeth II. Lege viel Wert darauf, als politisch absolut neutral zu erscheinen, sagt ihr Biograf Robert Lacey. She's thought about that a lot. Sie macht sich wirklich sehr viele Gedanken darüber. Wenn es zum Beispiel eine Parlamentswahl gibt, dann verlässt sie London und fährt nach Windsor, damit niemand sagen kann, sie würde die Wahl oder die Regierungsbildung beeinflussen. Und sie kommt erst dann zurück, wenn es eine klare Entscheidung gibt, wer künftig regiert. Ungewöhnlich weit lehnte sich die Queen bei ihrem jüngsten Staatsbesuch in Deutschland aus dem Fenster, als sie vor einer Spaltung Europas warnte. Mutmaßlich befürwortet Elisabeth II. Die weitere Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union. Aber auch darüber kann ihr Volk nur spekulieren. Reine Spekulation bleibt auch, was sich bei den regelmäßigen Treffen der Queen mit ihren Premierministern abspielt, denn diese Gespräche sind geheim. Die Regierungschefs haben in der Regel einmal in der Woche am Mittwoch eine Audienz bei der Königin. Sie hatte in ihrer langen Zeit auf dem Thron 12 Premierminister erlebt. Der erste war Winston Churchill. Der alte Mann verehrte die junge Prinzessin und sie bewunderte den Kriegshelden, der das Land zum Sieg über Nazi-Deutschland geführt hatte. Ganz anders die Audienzen mit Margaret Thatcher. Zwei Frauen standen erstmals an der Spitze Großbritanniens, doch die Chemie zwischen den beiden stimmte überhaupt nicht. Elisabeth, die weltläufige Monarchin, Thatcher, die ehrgeizige Krämerstochter aus der Provinz und dazu noch politisch anderer Meinung, erklärt Robert Lacey. She did not like Mrs. Thatcher. Die Queen mochte Mrs. Thatcher nicht. Sie war zum Beispiel ganz anderer Meinung in der Südafrika-Politik. Thatcher hatte überhaupt kein Problem mit der Apartheid, ganz anders die Queen. Sie leidet überhaupt nicht unter rassistischen Vorurteilen, ganz im Gegenteil. Sie hat gesehen, wie Kolonien unabhängig wurden. Und sie hat erlebt, wie frühere Freiheitskämpfer und Terroristen wie Kenyatta und Mandela zu respektablen Führern wurden. Turn into respectable leaders like Kenyatta and Mandela. Die Queen verachtete auch Thatchers marktliberale Reformen. Der Konflikt eskalierte, als die Queen 1983 in ihrer Weihnachtsansprache für eine gerechtere Verteilung zwischen Arm und Reich in der Welt warb. Ausnahmsweise bezog die Queen öffentlich eine politische Position und die eiserne Lady in der Downing Street schäumte, als sie das hörte. So diskret, wie die Queen normalerweise ihre politischen Ansichten verbirgt, so diskret würde sie am liebsten auch das Privatleben ihrer Familie verbergen. Das funktioniert im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit natürlich nicht immer. Während Elisabeth und Prinz Philipp im November ihren 68. Hochzeitstag feiern, wurden 3 ihrer 4 Kinder bereits geschieden. 1992 entpuppte sich in dieser Hinsicht als Schreckensjahr, als Annus Horribilis, wie eine erkältete Queen Elisabeth in ihrer Rede zum 40. Thronjubiläum erklärte. Ich blicke ganz sicher nicht mit ungetrübter Freude auf dieses Jahr zurück. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis. 1992 wurde Prinzessin Anne geschieden, Prinz Andrew trennte sich. Im November brannten Teile von Schloss Windsor nieder und im Dezember gaben dann auch noch Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana ihre Trennung bekannt. Diana wusste nach der Trennung, ihre Beliebtheit auszuspielen und das Königshaus wurde in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr zum Buhmann. Ein BBC-Interview, in dem Diana beklagte, dass es in ihrer Ehe immer etwas eng gewesen sei, weil sie mit Camilla Parker Bowles, der jetzigen Frau von Charles, eine Ehe zu dritt hätte führen müssen, wurde zum Straßenfeger. 23 Millionen Briten saßen im November 1995 vor dem Fernseher. Well, there were three of us in this marriage. So it was a bit crowded. Das Paar wurde dann doch geschieden. Ein Jahr später, am 31. August 1997, starb Diana auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed in einem Straßentunnel in Paris. This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Die Queen unterschätzte die total unbritische Heftigkeit, mit der viele Menschen ihrer ungeliebten Ex-Schwiegertochter nachweinten und stürzte das Königshaus damit in eine tiefe Krise. Die Blumenmeere vor den Palästen in London wurden immer größer. Doch die Königin blieb mit Dianas Söhnen William und Harry in Schottland, bis sie schließlich doch in einer Fernsehansprache Sympathie bekundete. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart, she was an exceptional and gifted human being. Als Königin und als Großmutter erkläre ich von Herzen, dass Diana ein außergewöhnlicher und begabter Mensch war. Die Monarchie brauchte Jahre, um sich vom Popularitätsverlust in den 90er Jahren zu erholen. Im 64. Jahr ihrer Regentschaft ist das Image der Königin wieder glänzend. Doch angesichts ihres Alters muss man sich natürlich Gedanken machen, was nach ihr kommen könnte. Die meisten Briten können sich die Monarchie ohne diese Königin allerdings kaum vorstellen, meint Königshausbefürworter Simon. This queen's been obviously with us for a long time, so I don't think any of us know a monarchy without this queen, but it's not about this queen, it is about the monarchy as an institution. Für ihn geht es aber nicht um die Königin als Person, sondern um die Monarchie als Institution. Die möchte Simon erhalten, so wie die meisten seiner Landsleute. Nur jeder Zehnte spricht sich laut einer Umfrage dafür aus, diese Staatsform mit Elisabeth II. Sterben zu lassen. Graham Smith dagegen findet, Großbritannien sollte der Monarchie Goodbye sagen und zur Republik werden. On principle, it shouldn't be there. It's, you know, we're supposed to be a democratic. Es sollte die Monarchie aus Prinzip nicht geben. Wir wollen doch eine demokratische Nation sein. Aber die gründet auf der Idee, dass wir Bürger alle gleich sind, während die Monarchie davon ausgeht, dass wir eben nicht alle gleich sind. Nun sagen manche, lasst uns die Monarchie doch als Symbol behalten. Aber sie symbolisiert eben das Falsche. Eine echte Demokratie, eine geschriebene Verfassung, ein gewähltes Staatsoberhaupt, das ist seine Vision. Schluss mit dem Vereinigten Königreich. Smith führt die Organisation Republic, die für die Abschaffung der Monarchie kämpft. Bis er damit Erfolg hat, fordert er mindestens mehr Transparenz von dem, wie er sagt, korrupten königlichen Haushalt. Die Anhänger der Monarchie argumentieren, die royale Pracht koste jeden Steuerzahler nur 58 Pence pro Jahr. Republic setzt dagegen, dieser Anachronismus belaste den britischen Staatshaushalt jedes Jahr mit rund 340 Millionen Pfund. 5.000 Mitglieder und rund 35.000 offizielle Unterstützer. Republic ist nicht gerade eine Massenbewegung, die der Palast fürchten muss. Und seit die fotogene Kate Middleton frischen Wind in die königliche Familie gebracht hat, scheinen die Krisen der Vergangenheit vergessen, zumal sich die britischen Boulevardblätter nun auch noch am süßen Nachwuchs ergötzen können. Well, he's got a good pair of lungs on, that's for sure. He's a big boy, he's quite heavy. Die stolzen Eltern präsentieren der Medienmeute erst Prinz George und später Prinzessin Charlotte. Die beiden Jüngsten in der Thronfolge sind die neuen Allzweckwaffen in der PR-Maschinerie ihrer Majestät. Nach und nach überträgt Elisabeth II. Aufgaben, Reisen und Termine auf ihren Thronfolger Charles. Der 66-Jährige ist in den vergangenen Jahren deutlich beliebter geworden. Die meisten Briten sind dafür, dass er seiner Mutter nachfolgt. Und selbst mit der Vorstellung von Camilla als Königin an seiner Seite haben sie sich angefreundet. Doch von seiner weltweiten Strahlkraft würde das britische Königshaus mit dem Tod der Königin sicher etwas einbüßen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.